Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast zu Gain More, der Erfolgsformel für jede Verhandlung. Die folgenden Podcasts sind die Tonspur einer Videoserie. Diese finden Sie unter gain-more.de. Wir sind beim R bei Gain More, meiner Erfolgsformel für jede Verhandlung. R wie Regeln. Wer die Regeln bestimmt, bestimmt das Spiel. Wer die Regeln setzt für eine Verhandlung, legt damit in hohem Maße auch fest, wie die Verhandlung ablaufen wird. Und die Regeln, das ist die Agenda. Das ist, wo wir die Verhandlung stattfinden lassen. Also online oder offline, per Telefon, per Videokonferenz oder zusammen in einem Raum. Welchen Zeitrahmen haben wir überhaupt für den Verhandlungsmarathon? Wenn es um komplexe Dinge geht, wird das ja in aller Regel nicht an einem Nachmittag abgehandelt werden. Gibt es, wenn Sie etwas verkaufen wollen, vom Einkäufer die Ansage, wir starten heute um 14 Uhr und um 18 Uhr muss eine Entscheidung stehen? Das ist eine Regel, die Sie möglicherweise massiv in Druck bringt, weil gegen 18 Uhr werden Sie dann, da sind wir wieder beim Thema Motivation, die Verlustangst haben, den Auftrag nicht zu bekommen und geben dann Zugeständnisse. Es ist fatalerweise so, dass die Pareto-Regel 80-20 auch in Verhandlungen unter Zeitdruck funktioniert. Das heißt, 80% der geldwerten Zugeständnisse werden in den letzten 20 Minuten der Zeit gemacht. Wenn also Ihre Gegenseite ein enges Zeitfenster aufsetzt und sagt, innerhalb von diesen 2, 3, 4 Stunden müssen wir eine Lösung finden, dann wird er oder sie erstmal sie hinhalten und den Zeitdruck erhöhen bis hin zu diesem Abschlusstermin. Und dann sitzen sie in der Falle. Wenn sie glauben, dass die Regel in Stein gemeißelt ist, dass es nach 18 Uhr nicht weitergeht. Wo findet die Verhandlung statt? Bei Ihnen oder bei mir? Das kann einen entscheidenden Unterschied machen. Und es zeigt sich immer wieder, dass es hilfreich ist, wenn Sie das aufbrechen. Wenn Sie also nicht immer hinfahren zu Ihrem Kunden, sondern den auch mal locken und sagen, liebe Einkäufer und vor allem auch liebe Anwender, kommt doch mal zu uns, dann zeigen wir, wie das hier alles produziert wird und ihr kriegt mehr Einblicke, auch möglicherweise Einblicke in das, was man alles tun kann, wenn man das Geld in die Hand nimmt. Regeln sind allerdings auch so, wie wir miteinander umgehen. Also so diese klassische Form von höflichem Umgang miteinander. Und da fangen ja häufig schon die Regelverletzungen und die Unfairness an. Also wenn nicht wirklich gegrüßt wird. Paradebeispiel, immer und immer wieder kommt es in Seminaren als Beschreibung, da kommt man zu einem Verhandlungstermin um 10 Uhr, um 11 Uhr kommt dann endlich der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin oder auch das Team, kommt in den Raum rein, setzt sich hin und sagt, dann erzählen Sie mal. Keine Begrüßung, kein Handschlag, keine freundlichen Worte, nichts, was man in einer normalen sozialen Situation doch erwarten würde. Und schon, da sind wir wieder beim Thema Macht, nickt man ein und lässt es sich gefallen. Nimmt es einfach hin. Und da sage ich, tun Sie das nicht. Gehen Sie sofort gegen Regelverletzungen vor. Benennen Sie es. Wenn Ihre Gegenseite es darauf abgesehen hat, Ihnen Stress zu machen, durch Unfairness, durch Regelverletzungen, dann adressieren Sie das, so früh es irgend geht. Weil ansonsten werden Sie drauf bezahlen. Das sind diese kleinen, winzigen Schritte, die dann irgendwann in den Abgrund führen. Und das Wichtige ist bei all diesen Regelverletzungen, ich muss sie frühzeitig erkennen und ich muss sie dann benennen und ich muss mir das verbieten. Da sind wir wieder beim Nein sagen, mehr Nein sagen wagen. Wenn Sie sich auf Regeln verständigt haben, gemeinsam, dann sorgen Sie auch dafür, dass Sie gemeinsam auf beiden Seiten diese Regeln einhalten. Weil ansonsten zahlen Sie einen hohen Preis. Und ich werde gleich in einem weiteren Video noch das Thema Regelverletzungen im Zusammenhang mit Unfairness weiter beleuchten.